Ein sehr, sehr wichtiger Ratschlag in der Ehe. Wer diesen Ratschlag sich zu Herzen nimmt, der wird inshallah ta'ala eine gute Ehe führen. Natürlich mit seinen Höhen und Tiefen. Doch grundsätzlich hat sich dieser Ratschlag bewährt. Und dieser Ratschlag ist ein bisschen Zeit. Nehmt euch als Ehepartner ein bisschen Zeit. Täglich nehmt euch ein bisschen Zeit und redet miteinander. Macht euch eine Zeit aus oder seid spontan. Sitzt euch hin täglich 10, 15, 20 Minuten. Ohne die Kinder. Nur du und dein Ehepartner. Und redet über alles außer die Kinder. Das ist sehr, sehr wichtig. Fragt einander, wie es war, wie der Tag war, wie es einem geht, was für Gedanken in einem gehen. Und lasst euch gegenseitig ausreden. Hört einander zu. Unterbrecht euch einander nicht. Nehmt diese 10 Minuten, diese 15 Minuten täglich und eure Ehe, ihr werdet sehen, rettet sich durch diese Angelegenheit. Subhanal Malik. Denn wenn sich die Ehepaare keine Zeit füreinander nehmen, nicht mal für ein Gespräch, dann wird das Eheleben schwer. Besonders die Frau braucht diese Sache, wenn sie zu Hause ist. Oder der Mann, wenn er zu Hause ist. Der Partner, der zu Hause ist, ist ständig mit den Kindern. Oder meistens. Und er hat nicht viele Erwachsene, mit denen er täglich reden kann. Und das braucht ein Mensch. Und wenn der andere Ehepartner nach Hause kommt, dann sollten sie sich hinsetzen, miteinander unterhalten. Über erwachsene Angelegenheiten. Und diese Sache ist entspannend. Und sie hilft der Beziehung. Ohne dass man das wirklich spürt oder merkt. Subhanal Malik. Und das ist eine sehr, sehr schöne Nasiha. Und ich hoffe, inshallah ta'ala, dass ihr diese Nasiha zu Herzen nimmt. Denn sie hat schon sehr viele Ehen gerettet. Und ich hoffe, dass sie euch auch hilft. Barakallahu fikum.